4. Satzteile und Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Welche Äpfel? Welche Äpfel magst du am liebsten? Welchen Käse? Welchen Käse essen Sie am liebsten? Welches Brot? Welches Brot haben Sie gekauft? Ich esse lieber Fleisch. Ich esse lieber Fleisch und Kartoffeln. Trinken Sie gern Orangensaft? Trinken Sie gern Orangensaft oder lieber Apfelsaft? Ich trinke lieber Wasser. Ich trinke heute lieber Wasser. Die Torte schmeckt gut. Die Schokoladentorte schmeckt am besten. Isst du gern Salat? Isst du gern Salat? Isst du lieber Pommes? Isst du lieber Pommes? Oder lieber Reis? Essen Sie gern Spaghetti? Essen Sie gern Spaghetti Bolognese? Essen Sie lieber Hamburger? Essen Sie lieber Hamburger oder lieber Döner? Kochen Sie gern? Kochen Sie gern zu Hause?